hast nichts von Bärbelchen gehört? Kein Wort. Ich komme gar wenig unter Leute. Gewiss, Sibylle sagt's mir's heute. Die hat sich endlich auch betört. Das ist das Vornehmtun. Wieso? Es stinkt. Sie füttert zwei, wenn sie nun isst und trinkt. Ach. So ist ihr endlich recht ergangen. Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen? Das war ein Spazieren. Auf Dorf und Tanzplatz führen. Muss überall die Erste sein. Kurtisiert ihr immer mit Pastetchen und Wein, bildet sich was auf ihre Schönheit ein. War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen, Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos und ein Geschleck. Da ist dann auch das Blümchen weg. Das arme Ding. Er nimmt sie gewiss zu seiner Frau. Tja, er wäre ein Narr. Ein flinker Jung hat anderswärts noch Luft genungen. Er ist auch fort. Das ist nicht schön. Wie konnte ich sonst so tapfer schmälen, wenn tät ein armes Mägdlein fehlen? Wie konnte ich über andere Sünden nicht Worte genug der Zunge finden? Wie schien mir's schwarz und schwärz noch gar, mir's immer doch nicht schwarz genug war und segnet mich und tat so groß und bin nun selbst der Sünde bloß. Doch alles, was mich dazu trieb, Gott, war so gut, ach, war so lieb.